Kundgabe 585. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.09.1938. Wort Gottes. Werk. Brot des Lebens. Kraft. Wer mir in allem rechten Glauben schenkt, der wird immer da gesegnet sein. Doch ist die Arbeit an sich selbst Vorbedingung dazu, denn nur durch diese wird es euch möglich sein zu erkennen. Siehe, es haben so viele den Willen einzugehen in die ewige Herrlichkeit, bedenken aber nicht, dass sie gleich fort auch danach streben müssen und dass der unvergleichlich schöne Lohn auch errungen werden muss. Sie nehmen alles nur mit den Ohren auf und legen es nach Belieben wieder beiseite. Wo sie doch tief ins Herz meine Worte eindringen lassen und immer nur danach leben sollten. Dann nur ist mein Wort das wahre Leben. Und darum wird ein wahrer Meister seines Lebens der genannt werden können, der sich mein Wort zur Richtschnur nimmt und sich bemüht, meinen Willen zu erfüllen, meine Gebote zu halten und so die Liebe zu pflegen. Und dann ist ihm mein Wort der Born aller Lebenskraft. Es ist mein Leitwort, das ihn einführt in die ewige Wahrheit, die er nun erkennet, weil mein Wort ihm dazu die Kraft gibt. So brauchet ihr euch nur immer zu befleißigen, mich anzuhören, und ihr werdet durch mein Wort in alle Wahrheit geleitet werden und nicht mehr fehlgehen können. Durch die Ätherwellen vernehmet ihr die Stimme dessen, der in euch, um euch und über euch ist. Und ihr gehet gleichsam als Empfänger dieser Stimme auf der Erde dahin und ahnet nicht, wie der Geist Gottes euch schon umfangen hält, euch nicht mehr auslassend, die ihr euch mir hingebt. So ihr nur willig seid, mein Wort zu vernehmen, seid ihr in den Kreis meiner Engel aufgenommen und werdet fürderhin nichts gegen meinen Willen tun können, wenn ihr euch vertrauensvoll mir überlasset. Lege dein Ohr an mein Herz und vernimm die Stimme. Unter deiner Hand wird das Werk erstehen, das von Neuem der Welt meine Liebe bezeugen soll. Und es ist dir aufgetragen, den göttlichen Geist in dir sprechen zu lassen, um einer neuen Welt des Friedens die verheißene Lösung zu bringen, die da ist, dass jeder Anteil nehmen soll an der Herrlichkeit Gottes, der nach meinem Wort lebt. Denn dieser wird keine Grenzen ersehen zwischen der Erde und dem Himmel. Er wird ungehindert wandeln können, vom Diesseits zum Jenseits. Er wird seinen Blick schweifen lassen dürfen in alle Herrlichkeit. Und ihm wird nichts verborgen bleiben. Denn die mein Wort haben, haben die Kraft. Und diese Kraft lässt sie alles überwinden, was hindernd steht zwischen der Erde und dem himmlischen Paradies. Und dieses mein Wort wird bestehen bleiben bis in alle Ewigkeit. Ihr aber trachtet danach, es in euch aufzunehmen, als wahres Brot des Lebens. Denn es wird euch hinüberleiten in die Sphären des Paradieses und euch bereiten ewige Seligkeit. Amen. Lorbeer, Großes Johannesevangelium, Band 8, Kapitel 189, Vers 20. Gelesen am 22.09.1938. Denn wahrlich sage ich euch, ein reiner und geistesstarker Mensch ist ein Herr der Naturgeister, also ein Herr auch über die Elemente und auch über alle Tiere, Pflanzen und Mineralien, welcher Art und Gattung sie auch sein mögen. Denn so eine Seele mit dem Geist Gottes erfüllt ist, in dem alle Macht und Kraft aus Gott wohnt, so kann er auch gebieten aller Natur. Und sogar die Berge müssen sich beugen vor der Macht seines Willens und seines ungezweifelten Glaubens und Vertrauens auf den einen, wahren, allmächtigen Gott.